Look, let's continue. Lass uns weitermachen. You steward well if you eat the bread and if you sow the seed. Du verwaltest gut, wenn du das Brot isst und die Saat säst. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. When lives are saved, that's a good seed for yourself. Wenn Leben gerettet werden, das ist eine gute Saat, die du säst. If you are part of a church, a community, you have an obligation to give that. Wenn du Teil einer Gemeinschaft, einer Kirche bist, bist du verpflichtet, es zu tun. You never have an obligation to tithe. That's the old covenant that has no part in the life of a Christian. Du hast nie Verpflichtung, den Zehnten zu geben. Das ist der alte Bund, gehört nicht zum Leben eines Christen. But it's very simple. Aber es ist sehr einfach. If you want to meet in a building, you guys have to pay for the building, so you have an obligation. It's not complicated, people. Wenn ihr euch in einem Gebäude treffen wollt, dann müsst ihr dafür bezahlen. Ihr habt eine Verpflichtung. Es ist nicht so kompliziert, Leute. When I preached the gospel in the first town and people in the building, I said, well, then let's all pay for it together. Wenn ich in der ersten Stadt das Evangelium predige und die Leute ein Gebäude brauchen, dann sage ich, lass uns das zusammen bezahlen. No, I never lie to the people, just so into this ministry, Lord God will give you back 100-fold. That's all garbage and lie and manipulation. Ich lüge die Leute nie an und sage, sehe in diesem Dienst und Gott wird es dir zurückzahlen. Das ist Müll, das sind Lügen, das ist Manipulation. You know, we took up offerings specifically for mission to preach gospel and save people. I told people, this will save life, so figure it out if you want to be part of that. Wir nehmen Opfer speziell für Mission, um zu evangelisieren und Leute zu retten. Ich sagte es den Leuten, dies wird Leben retten. Überlege es, ob du Teil davon sein willst. We were always honest. Wir waren immer ehrlich. People want the building. I said, I don't need the building. I have a place where I live. Wenn Leute ein Gebäude wollen, sage ich, ich will kein Gebäude. Ich habe einen Platz zum Wohnen. I'm happy to meet in houses. Ich bin glücklich, wenn wir uns in Häuser treffen. I understand. You all guys want to meet in the building. That's what you do. Well, we all have to pay for it together. Yes. I pay too, but I'm not going to carry that burden. Ich verstehe, wenn ihr euch in einem Gebäude treffen wollt, dann bezahlen wir alle dafür. Auch ich bezahle, aber ich werde mich nicht um diese Last kümmern. What do pastors do today? Was machen Pastoren heute? My ministry, my church. Mein Dienst, meine Gemeinde. They carry this financial burden and the whole time they've got to do talks about offerings and manipulate people to get the money. It's stupid. Sie tragen diese finanzielle Last und die ganze Zeit müssen sie über Opfer sprechen, Leute manipulieren, um das Geld zu bekommen. Das ist dumm. If your pastor wants a building, the pastor needs to pay for it. Wenn der Pastor das Gebäude will, dann muss er dafür bezahlen. If you want a building, well, you have to pay for it. Wenn du ein Gebäude willst, dann musst du dafür bezahlen. What's so complicated? Was ist so kompliziert? So if you don't want to pay towards a building project, either don't go to the building or if you want to go pay towards it. Wenn du für ein Gebäudeprojekt nicht bezahlen willst, dann gehe nicht in das Gebäude und wenn du gehen willst, dann beteilige dich daran. I mean, it seems like people get rid of the common sense the moment they become Christians. Es scheint, als ob die Menschen ihren gesunden Menschenverstand verlieren, wenn sie Christen werden. So where you know it's a fruitful field. Sehe da, wo du weißt, dass es ein fruchtbares Feld ist. We've always sown our money. If you're part of a community that calls church, that's a part goes. Then we always have sown into the poor and we all have sown into mission that saves life. Always. Wir haben immer unser Geld gesät. Wenn du Teil einer Gemeinschaft bist, Gemeinde genannt, dann geht ein Teil dahin. Wir haben in die Armen gesät und wir haben immer in die Mission gesät, was Leben rettet. Immer. And und apart from this, just follow the Holy Spirit. If he's spontaneous, just give here, give there, do it. Abgesehen davon, folge einfach dem Heiligen Geist, wie er spontan ist. Gib hier, gib dort, gib dahin, mache es. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I never argue with the voice in my head to give. Ich diskutiere nie mit der Stimme in meinem Kopf, um zu geben. Because it's not the devil. Weil es nicht der Teufel ist. The devil never told me to give generously. Der Teufel hat mir nie gesagt, großzügig zu geben. So I quickly respond to the voice. Ich reagiere schnell auf die Stimme. Do it. Gib einfach. Now, the next thing I want to talk about money is this. Das nächste, worüber ich sprechen will, ist das. Accumulating makes no sense. Anhäufen von Geld macht keinen Sinn. You know, this has been This has been a conflict point between me and many of the people who surround me. Dies war ein Streitpunkt zwischen mir und vielen Menschen, die um mich herum sind. Jesus was very clear. Jesus war sehr klar. Do not gather treasures on earth. Sammle keine Schätze auf der Erde. It's clear. Es ist klar. Several Bible verses, Jesus says, money is not to be accumulated. That's not its purpose. In verschiedenen Bibelversen sagt Jesus, dass Geld nicht angehäuft werden soll. Dafür ist es nicht gedacht. Why did Jesus say that? Warum sagte das Jesus? No, people misunderstand that or take this out of context. Menschen missverstehen es oder nehmen es aus dem Kontext. And people say Jesus told us not to have money. Leute sagen, Jesus hat uns gesagt, dass wir kein Geld haben sollen. Never. Nie. Jesus, the Bible says that Jesus became poor so that we can become rich. Die Bibel sagt, dass Jesus arm wurde, damit wir reich werden können. You know, there is nothing that Jesus, nothing in the life of Jesus that I find and understand where he teaches poverty. Da gibt es nichts im Leben von Jesus, wie ich es verstehe, wo er über Armut lehrte. Ah, blessed are the poor in the spirit. Gesegnet sind die Armen im Geist. Didn't talk about blessed are those who are poor materially. Er sagte nicht, gesegnet sind die, die materiell arm sind. He did not only multiply fish and bread, he multiplied so much that everybody could take as much as they wanted and there was lots of it left over. Er vermehrte nicht nur Fisch und Brot, er vermehrte so viel, dass jeder so viel nehmen konnte, wie er wollte. Und da war noch so viel übrig. He gave Peter a catch of fish that was way more than he needed. Er gab Petrus ein Fischernetz, das viel größer war, als er es brauchte. So, Jesus never taught poverty. Jesus lehrte nie Armut. Jesus taught to be careful that you don't succumb to the spirit behind money. Jesus lehrte, vorsichtig zu sein, um nicht dem Geist, der hinter dem Geld steckt, zu erliegen. And that you don't accumulate. Und dass du nicht anhäufst. He taught this in parables and he taught this in clear teaching. Er lehrte dies in Parabeln und in klaren Lehren. Now I'm going to give you my understanding. Ich gebe dir mein Verständnis. If you agree, feel free. Ob du zustimmst, fühle dich frei. My understanding is accumulating and investment and saving up for late, whatever, rainy days is unbelief and not wisdom. Mein Verständnis ist, anhäufen, investieren, sparen für später, für unsichere Zukunft ist Unglaube und nicht Weisheit. If you save up for rainy days, what are you going to get? Wenn du für die unsichere Zukunft sparst, was wirst du bekommen? Rainy days, because that's what your heart believes. Schlechte Zukunft, weil das ist, was dein Herz glaubt. If I believe that my daily bread, my daily sustenance, my daily provision comes from God, that source will never run out. Wenn ich glaube, dass mein tägliches Brot, meine Versorgung von Gott kommt, wird diese Quelle nie versiegen. So to save up for the future, I believe it's a sign of unbelief. It's a sign I don't trust God to take care of me. Für die Zukunft zu sparen, so glaube ich, ist ein Zeichen des Unglaubens, dass ich Gott nicht vertraue, dass er für mich sorgt. Why do I say that? Because I believe that when Jesus said don't accumulate, that's exactly what he meant. Weil ich glaube, dass wenn Jesus sagt, häufe nicht an, ist es genau das, was er meint. So money has a purpose. Geld hat einen Zweck. Think about what's the money's purpose. Denk darüber, wofür ist das Geld da? To use it. Um es zu benutzen. If Jesus comes back tomorrow, all the investment that you have is for what? Wenn Jesus morgen wiederkommt, wofür sind alle Investitionen? You haven't done with the money what you're supposed to do. Use it. Du hast mit dem Geld nicht das getan, was du tun sollst, es gebrauchen. Think. Denke. Money exists to be spent. That's the whole purpose of the existence of money. Geld existiert, um es auszugeben. Das ist die Existenz von Geld. That's why Jesus said it's not to be accumulated, it's to be used. Deswegen sagte Jesus, Geld ist nicht zum Anhäufen da, sondern zum Verwenden. Reiner, do you have money then that you have set aside or investment or anything like that? Reinhard, hast du Geld, das du auf die Seite gelegt hast, eine Investition? I never had it in my whole life. Nie in meinem ganzen Leben. But now I have a little bit. Jetzt habe ich ein wenig. I tell you why. Ich sage dir warum. Because not to gain, earn more money with my investment or anything like that. Nicht um mit meinen Investitionen Geld zu verdienen oder so. No, no, no. Nein, nein, nein. Here's what I did. Folgendes tat ich. I have money. Ich habe Geld. I spend what I needed to spend. Ich gebe aus, was ich musste. I don't believe in accumulating and save up for the future. I don't believe. Ich glaube nicht an das Anhäufen und es für die Zukunft zu sparen. I believe trusting God. Ich glaube daran, Gott zu vertrauen. And he does. Und ich vertraue. So what do I do? Was mache ich? At this moment, in diesem Moment, I have what I need. Ich habe, was ich brauche. I don't need to plan another vacation. Ich muss keinen anderen Urlaub planen. I have a car. Ich habe ein Auto. And und I've sown everywhere I need to sow. Ich habe überall gesät, wo ich säen muss. So at this moment, I have don't have clarity where do you sow or I don't need it to spend it. In diesem Moment habe ich keine Klarheit, wohin ich es säen soll oder wofür ich es ausgeben soll. So as a wise steward. Als ein kluger Verwalter I put it in investment where I'm not gonna lose. Investiere ich es, ohne Verlust zu machen. With the purpose of spending it, not with the purpose of investing for the future. Mit der Absicht, es auszugeben, nicht mit der Absicht, es für die Zukunft zu investieren. So, did I invest for the future? No. Investierte ich für die Zukunft? Nein. Did I invest so that in 10 years I can triple my money? No. Investierte ich, dass ich in 10 Jahren mein Geld verdreifache? Nein. What am I going to do with triple money that's lying on the account somewhere? Triple it again and Jesus comes back and it's never been used? Was mache ich mit dem verdreifachten Geld? Es bleibt auf dem Konto, Jesus kommt zurück, es wurde nicht gebraucht. What's gonna happen when Jesus comes back with Bill Gates' billions and Jeff's billions and Musk's billions? What's gonna happen? Was passiert mit den Milliarden von Bill Gates, von Jeff, von Elon Musk, wenn Jesus wiederkommt? Think. Denke. They have money that is not being used. It makes no sense. Sie haben Geld, das nicht gebraucht wurde. Das ergibt keinen Sinn. So I use the money. Ich benutze das Geld. How? Wie? So and eat. Säen und essen. That's what I do. Das mache ich. The Lord said, this is bread, I will eat it. Der Herr sagt, dass das Brot ist, dann esse ich es. I will see how I want to eat it. That's my choice. Wie ich esse, ist meine Entscheidung. I don't like luxury. I just don't like it. It doesn't make me feel good. Ich mag keinen Luxus. Ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Ich mag es nicht. Like other people like to give me luxury. I just don't feel good. So I don't like it. Leute geben mir gerne teure Sachen. Ich fühle mich nicht gut. Ich mag es nicht. I don't feel good to drink a bottle of wine that costs whatever, like 5,000 euros. I've been offered wine like that. Ich fühle mich nicht gut mit einer Flasche Wein, die 5,000 Euro kostet. Mir wurde solche Wein angeboten. Ich fühle mich nicht gut damit. Even Jesus left, he made the best wine in the end. You know, they had that argument. I just don't like it, so if I don't like it, I don't do it. Sogar Jesus machte den besten Wein zum Schluss. So argumentieren sie, ich mag es einfach nicht. So I like good wine, but I don't like luxury. Ich liebe guten Wein, aber ich mag keinen Luxus. It's just my personal choice. Das ist meine persönliche Entscheidung. So the bread that I eat it with a simple heart. Heart of enjoying God's goodness. Das Brot, das ich esse, esse ich mit einem einfachen Herzen, das die Güte Gottes genießt. I give an example. Ich mache ein Beispiel. I just spent my 35th wedding anniversary just this week. Diese Woche habe ich meinen 35. Hochzeitstag gefeiert. Daniel and Alicia were so ridiculously generous. Daniel und Alicia waren so ungeheuerlich großzügig. Of course. They paid us one of the most amazing dining experiences, 4-hour experience in the most beautiful place. Sie bezahlten eines der tollsten kulinarischen Erlebnisse, 4 Stunden an einem wunderschönen Ort. I've never spent so much money in a restaurant. Ich habe noch nie so viel Geld in einem Restaurant ausgegeben. 1200 reais. 1200 reais. No, I enjoyed every moment. Ich genoss jeden Moment. I mean, every bite, every experience, every moment, it was the most beautiful 4 hours I've had with Debbie in a long time. Jeden Biss, jede Erfahrung, jede Sekunde. Es waren die wundervollsten 4 Stunden mit Debbie seit langer Zeit. You know, for you people in Europe, that's 200 euros I spend on an evening. Für Europäer sind es 200 Euro, die ich an einem Abend ausgab. Thank you, it was so sweet. Danke, es war so süß. It was wonderful. Es war wunderbar. You know, so that's bread to eat. Das ist Brot zum Essen. So as you learn to live like this with money, you will become a faithful steward. Wenn du lernst, so mit Geld umzugehen, wirst du ein treuer Verwalter. So why don't I need to spend money that when I retire, I make sure that I will have a good life until the end of my life? Warum muss ich kein Geld ausgeben, damit, wenn ich in Rente gehe, ich sicher bin, Geld zu haben, ein gutes Leben bis zum Ende meines Lebens führen zu können? Because I believe that this day will never come. Weil ich glaube, dass dieser Tag nie kommen wird. I believe that it's really true that my Father in heaven will provide for me until I leave this earth. Ich glaube, dass es wirklich wahr ist, dass mein Vater im Himmel für mich sorgt, bis ich diese Erde verlasse. If I believe that my Father in heaven will provide for me, then why do I have to save for the bad days after I retire? Wenn ich glaube, dass mein Vater im Himmel für mich sorgen wird, dann warum muss ich für die schlechten Tage, für meine Zukunft, für meine Rente sparen? If you don't have that faith, wenn du diesen Glauben nicht hast, honestly, you have to have that faith. Ehrlich, du musst diesen Glauben haben. But if you study the Bible, it's pretty clear. Wenn du die Bibel studierst, ist das ganz klar. If you don't have that faith, you have two options. Wenn du diesen Glauben nicht hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Save for after your retirement. Sparen für die Zeit nach der Pensionierung, which is, in my understanding, not smart stewarding. Was für mich nicht kluges Verwalten bedeutet. Or fix the belief in your heart, which is smarter. Oder festige deinen Glauben in deinem Herzen, was ich für klüger halte. I heard people say to me, Leute sagten zu mir, I know people like this, and then they retire, they lived in poverty. Ich kenne Leute, die so denken wie du, dann leben sie nach der Rente in Armut. No, they didn't have true heart faith. Nein, sie hatten keinen wahren Herzensglauben, das war das Problem. You know, if you have true heart faith, it'll work. Wenn du wahren Herzensglauben hast, wird es funktionieren. So, the money that I have aside, it's aside for spending. Das Geld, das ich auf der Seite habe, ist fürs Ausgeben reserviert. It's money makes no sense accumulated. Money only makes sense spent. Es macht keinen Sinn, das Geld anzuhäufen. Es ist da, um es auszugeben. Look, Paul warns the rich people in 1 Timothy chapter 6. Paulus warnt die reichen Leute in 1. Timotheus Kapitel 6. You know, when I talk about spending, I'm not talking about waste. Wenn ich über Ausgeben spreche, dann meine ich nicht Verschwendung. I'm not a wasteful person. I've never believed in wasting. I've believed in stewarding well. Ich bin keine verschwenderische Person. Ich glaubte nie an Verschwendung. Ich glaube an gutes Verwalten. And today I don't live a wasteful life. Heute lebe ich kein verschwenderisches Leben. But I don't live my money with tight fists either. That doesn't make sense. Doch ich halte mein Geld nicht mit den Händen fest. Das macht keinen Sinn. For instance, my time is so much more valuable than any money I can ever have. Meine Zeit hat so viel mehr Wert als alles Geld, das ich je haben kann. You know, so I'm not going to spend 3 hours to fix a problem to save 100. Ich verbringe nicht 3 Stunden, um ein Problem zu lösen, um 300 Reais sparen zu können. You know, even not even 1000 Reais. Nicht einmal 1000 Reais. Because in 3 hours I can transform so many lives, so I need to be a good steward of my time too. Denn in 3 Stunden kann ich so viele Leben verändern. Ich bin auch ein guter Verwalter von meiner Zeit. So I have very clear priorities. Ich habe ganz klare Prioritäten. You know, but for me it's become so clear. The whole purpose of money is to use it. It's the whole purpose. Für mich wurde es so klar, dass Geld da ist, um gebraucht zu werden. Das ist der ganze Zweck des Geldes. You know, I tell my team all the time, we love people and we use money. Ich sage meinem Team die ganze Zeit, wir lieben Menschen, wir benutzen Geld. Accumulated money is money that's not being used. Angehäuftes Geld ist Geld, das nicht benutzt wurde. Eta. So now you're having money and you're using it not the way God wants you to use. Jetzt hast du Geld und du benutzt es nicht so, wie Gott es möchte. See, that's what Jesus meant when he said, don't gather treasures here on this earth. Das meinte Jesus, als er sagte, sammelt keine Schätze auf der Erde. You know, a pastor here in Brazil who is ridiculously rich. I mean, ridiculously, ridiculously, ridiculously rich. Ein Pastor hier in Brasilien ist unglaublich reich. Unglaublich, unglaublich, unglaublich reich. He went into a personal fight and argument with me about this area. Er argumentierte und stritt mit mir über dieses Thema. And he took one Bible verse out of Proverbs. Er nahm einen Bibelvers aus den Sprüchen. And he says a just man leaves an inheritance for his children. Er sagte, der Gute vererbt auf Kindeskinder. I said to him. Ich sagte zu ihm. You know, that's a Bible verse that you're taking. Das war ein Bibelvers, den du nimmst. From a guy who was the richest man of this earth at that time. Von einem der reichsten Männer zu dieser Zeit. And who made a lot of stupid decisions. Er machte viele dumme Entscheidungen. Took himself 1,000 wives. Er hatte 1,000 Frauen. Left a terrible inheritance for his children. Er hinterließ ein schreckliches Erbe für seine Kinder. I said, I'm not gonna take his advice. Ich werde seinen Rat nicht annehmen. I said, I'm gonna leave my sons 100 orphanages. That's gonna be the best inheritance. Ich lasse meinen Söhnen 100 Waisenhäuser zurück. Das ist das beste Erbe. So Reinhard, when you die, there will be no inheritance for your children. Reinhard, wenn du stirbst, wird da für deine Kinder kein Erbe sein? Probably not, because I don't accumulate. Wahrscheinlich nicht, weil ich nicht sammle. So what do I do? Was mache ich? When I have money, I give it to my children during the lifetime. Wenn ich Geld habe, dann gebe ich es den Kindern zu Lebzeiten. Now they need it. Jetzt brauchen sie es. My son has gone through college, so I need him to pay the college bills. Mein Sohn hat das College besucht, so musste ich ihm die Rechnungen bezahlen. You know, my son wrecked his car, needed a new car, so you help him paying the car. Mein Sohn zerstörte sein Auto, er brauchte ein neues, ich bezahlte ihm ein neues. You tell me what sense does it make to accumulate your whole life, don't enjoy anything, go to be with Jesus and let the people behind you do whatever they want to. Sage du mir, welchen Sinn es macht, während deines Lebens anzuhäufen, du stirbst, gehst du mit Jesus und die Zurückgebliebenen machen damit, was auch immer sie wollen. I have friends who live so tight-fisted. Ich habe Freunde, die so geizig kleben, alles festhalten. So much money saved up in investments and all sorts of places. Sie haben so viel Geld gespart in Investitionen und anderem. And I tell you, the moment they will die, the children will take it and waste it. Wenn sie sterben, werden die Kinder das Geld nehmen und das Geld verschwenden. You know what I said to them? Ich sagte ihnen, use it. Gebrauche es. Bereiß die Welt. The roses. Riecht an den Rosen. Invest in the missions. Investiert in die Mission. Go to the places where you have a heart to be. Geht an die Orte, wo dein Herz hin will. Share the goodness of God. Teilt die Güte Gottes. Enjoy your life. Genießt euer Leben. Some people can't. Einige Menschen können das nicht. Look at the counsel that Paul gave Timothy. Schau, was Paulus Timotheus geraten hat. He said, tell the rich people. Sage den reichen Leuten. Tell them what? Sage ihnen was. To be generous. Großzügig zu sein. Number one. Nummer eins, großzügig sein. Number two. Nummer zwei. He said, and never put the trust in the uncertainty of riches. Vertraue nie auf die Ungewissheit des Reichtums. When you accumulate, you're putting your trust in uncertainty of riches. Wenn du sammelst, vertraust du auf die Ungewissheit des Reichtums. I don't trust money. Ich vertraue dem Geld nicht. I spend it. Ich gebe es aus. Look at this. Schau. You can money is very useful to solve problems. Geld ist sehr hilfreich, um Probleme zu lösen. But there's some problems that money doesn't solve. Aber es gibt Probleme, die das Geld nicht löst. Think about this. Denk darüber nach. So if I need something to be done in the house. Wenn ich etwas im Haus machen muss. Unless I enjoy doing this, it's time for me for recreation. I have pleasure. Sofern solche Arbeiten für mich nicht Erholung und Freude bedeuten. What's the smartest thing to do? Was ist das Klügste, das man tun kann? Take the money and help somebody by letting him do the work in my house. Jemand bezahlen, der diese Arbeiten in meinem Haus tut. It doesn't make any sense not to pay a good handyman to fix my things just to save money. It doesn't make sense. Es macht keinen Sinn, keinen guten Handwerker zu bezahlen, um Geld zu sparen. Das macht keinen Sinn. Unless it's recreation. Es sei denn, es ist für mich Freizeitbeschäftigung. We moved in this house and we needed a whole bunch of furniture. Wir zogen in dieses Haus und brauchten viele Möbel. So here's what I said to Debbie. Ich sagte zu Debbie, let's not go into the furniture store and buy furniture to support some multi-million national business. Lass uns nicht in ein Möbelgeschäft gehen, um ein multimillionenschweres nationales Unternehmen zu unterstützen. So we found a guy that actually got saved in my house. Wir fanden einen Mann, der in meinem Haus gerettet wurde. And I haven't seen him in many months. Und ich habe ihn lange nicht gesehen. So we called him and we asked him to come here. Wir riefen ihn an und baten ihn zu kommen. You should have seen his life. Du hättest seine Frau sehen sollen. I didn't know he's pregnant with the fourth child. Ich wusste nicht, dass sie mit dem vierten Kind schwanger ist. He's a young guy. I think he's 35. Er ist ein junger Mann, etwa 34 Jahre. And I found out that he's been so struggling with this whole pandemic and the whole situation in Brazil. Ich fand heraus, dass mit der Pandemie, der ganzen Situation hier in Brasilien zu kämpfen hatte. A hard-working guy, honest. Er arbeitet hart und ist ehrlich. So here's what I said. Ich sagte, I'm gonna help you. Ich helfe dir. We need this furniture, we need that, we need to build this, that, the other thing. Wir brauchen dieses Möbel, wir brauchen jenes Stück, wir wollen das bauen, wir wollen jenes bauen. So, I did with my money what needs to be done. Ich machte mit meinem Geld, was gemacht werden muss. I spend it. Ich gab es aus. By helping another guy support his family. Indem ich einem Mann half, seine Familie zu unterstützen. You see, for me it's very clear. Für mich ist es ganz klar. Money needs to be spent. Geld muss ausgegeben werden. Money needs to be so. Geld muss gesät werden. It never needs to be accumulated. Es muss nicht angehäuft werden. If you invest it, only invest it for the purpose to spend. Wenn du es investierst, dann nur um es ausgeben zu können. If you don't invest it with the purpose to spend it just for the long time future, but you hopefully when you have some bad days, you have some money, then you're living contrary to the word of God. Wenn du es investierst, nicht um es auszugeben, sondern für die schlechten Tage in der Zukunft, dann lebst du entgegen das Wort Gottes. Then you have to, then you're not doing what the Bible tells us. Dann machst du nicht, was die Bibel sagt. So look what Paul says. Was sagt Paulus? Number one. Nummer eins. Be generous. Sei großzügig. Number two. Nummer zwei. Don't trust the uncertainty of riches. It's all uncertain. Vertraue nie auf die Ungewissheit des Reichtums. Number three, he says, but trust in the living God. Nummer drei. Vertraue in den lebendigen Gott. Number four. Nummer vier. He says, who gives everything richly to our enjoyment. Der alles reichlich zu unserem Genuss gibt. In one verse. In einem Vers. Paul sums up exactly what Jesus taught and modeled us how to handle money. Fasst Paulus zusammen, wie Jesus uns sagte und zeigte, wie wir mit dem Geld umgehen sollen. Don't trust in it. Vertraue nicht darauf. Don't accumulate it. Sammle nicht. That's when you allow the spirit to enter your heart. So erlaubst du dem Geist in dein Herz zu gelangen. Be generous. Sei großzügig. Gib es. Spend it. Enjoy. Gib es in Freunden aus. People, finally, I did this teaching. Endlich habe ich diese Lehre gemacht. I've been wanting to do it for a long time. I never did. Ich wollte es schon so lange tun, habe es nie gemacht. I loved opening my heart. Ich liebe es, mein Herz zu öffnen. Can you see? I never used notes. I never used anything. I just spoke out of my heart. Ich benutzte weder Notizen, sonst irgendwas, einfach aus meinem Herzen heraus. Everything I told you today, I lived. Alles, was ich heute erzählte, das lebe ich. I live it. I live it. Daniel lives in my house now for 3 years. He can confirm you. It's my life. Daniel lebt seit 3 Jahren hier. Er kann bestätigen, es ist mein Leben. And I'm loving it. Ich liebe es. You know, there's only one problem with it. Es gibt nur ein Problem damit. The more you sow, the more you reap. Je mehr du sähst, desto mehr erntest du. If you learn to live like this, you can't get rid of it. Wenn du lernst, so zu leben, kannst du die Ernte nicht loswerden. It keeps coming back. Es kommt immer zurück. Just in the very recent time, I've sown 3 cars. Ich habe kürzlich 3 Autos gesät. You know, and I reap the car. Und ich ernte die Autos. And I reap the car. Und ich ernte diese Autos. You know, it's like, it's so nice. Es ist so gut. Spend it, sow it. Gib es aus, sähe es. Don't accumulate. Sammle nicht. Don't trust it. Vertraue nicht darin. Be a faithful steward. Sei ein treuer Verwalter. You know, I will never forget when I had that 56 minutes encounter with God. Ich vergesse nie meine Begegnung mit Gott, diese 56 Minuten. Me up on the day of the funeral of my mother-in-law. Er weckte mich auf an dem Tag, als meine Schwiegermutter beerdigt wurde. It was one of those rare, crazy prophetic encounters. Eines dieser seltenen, verrückten, prophetischen Begegnungen. 56 minutes, his voice was exploding in my spirit. 56 Minuten explodierte seine Stimme in meinem Geist. I could hear him. Ich konnte ihn hören. He said so many things. Er sagte so viele Dinge. Maybe one day I should share all of them, but the majority I've never shared. Eines Tages sollte ich es vielleicht teilen. Das meiste habe ich noch nicht geteilt. Because he talked to me about names, ministries, churches, all sorts of stuff. Er sprach zu mir über Namen, Gemeinden, Dienste. So I don't talk about this because I don't have the freedom yet. Ich habe noch nicht den Frieden, darüber zu sprechen. One thing he said to me. Eines sagte er mir. He said, Reinhard, I want every one of my children to be a millionaire. Reinhard, ich will, dass jedes meiner Kinder Millionär ist. Because I want my children to be blessed. Ich will, dass meine Kinder gesegnet sind. And then he said, and I never want the preaching of the gospel to stop for the lack of finance. Ich will nicht, dass das Evangelium aus Mangel an Finanzen nicht mehr gepredigt wird. See, the two things he said, I want my children to be blessed and I want the gospel to go out. Zwei Sachen. Ich will, dass meine Kinder gesegnet sind und dass das Evangelium rausgeht. That's smart stewarding. Das ist kluges Verwalten. And then he said this. Dann sagt er dies. But very few of my children have truly learned. Wenige Kinder haben wirklich gelernt. Access the wealth of heaven. den Reichtum des Himmels zu ergreifen. And then he said this. Dann sagte er, and most of those, die meisten von denen, die meisten, of the few who learned to access the wealth of heaven, die es gelernt haben, den Reichtum des Himmels zu ergreifen, they flout the love of money to conquer their heart. Haben es der Geldliebe erlaubt, ihr Herz zu erobern. And this has made me very sad. Und das hat mich sehr traurig gemacht. You know, when God said to me, oh my God, I cried so much. Ich weinte so viel, als der Herr dies zu mir sagte. I said, God, I will be the one who will not make you sad. Ich werde dich, Gott, nicht traurig machen. I will access the wealth of heaven. Den Reichtum des Himmels ergreife ich. I will enjoy the blessing that you give me. Ich genieße deine Segnungen. And I will never allow that spirit to enter my heart. Ich erlaube es nie, dass dieser Geist in mein Herz gelangt. Nie. I will not accumulate because that's a great potential for that spirit to enter your heart. Ich sammle nicht an, weil da ein großes Potenzial ist, dass dieser Geist in das Herz kommt. I said, Lord, I want to have the grace to be that child of yours that is not going to make you sad. Ich will die Gnade haben, dass ich als dein Kind dich nicht traurig mache. To really access all the wealth of heaven. Wirklich allen Reichtum des Himmels ergreifen. Enjoy and sow, enjoy and sow, enjoy and sow. Genieße, sähe, genieße, sähe. Don't want to accumulate because I'm afraid that tomorrow I might not have if I don't accumulate. Sammle nicht aus Angst, dass ich morgen nicht genug habe. Sammle nicht. Just trust you. Vertraue auf ihn. I hope this video helped. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. If it did, share it with your friends. Wenn ja, teile es mit deinen Freunden. Click here and subscribe to the YouTube channel. Klicke und abonniere den Kanal. And leave us a comment. Hinterlasse uns einen Kommentar. Share it with everybody who you think it's useful for. Teile es mit jedem, dem es helfen kann. I desire, ich wünsche mir, that this is the one message that will spread to the whole world. Dass diese Botschaft sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Because I believe it can transform thousands and millions of lives. Ich glaube, dass es Millionen Leben verändern kann. And it can advance the gospel of the kingdom. Es kann das Evangelium des Königreiches beschleunigen. And it can set people free. Es kann Menschen freisetzen. They can be faithful stewards. Dass sie treue Verwalter sein können. And that God can trust them all with the true spiritual riches. Und Gott kann ihnen alle wahren geistlichen Reichtümer anvertrauen. May the angels of God. Mögen die Engel Gottes. Take this message and spread it everywhere. Diese Botschaft nehmen und überall verbreiten. Thank you guys for. Danke Leute fürs Zuschauen. Leave us a comment. Hinterlasse einen Kommentar. From you. Wir lieben es von dir zu hören. Thank you. Danke.